CD Wissen präsentiert große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 11. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Peter der Große, 1672 bis 1725. An der Wende zum 18. Jahrhundert boomt in Amsterdam der Schiffsbau. Die großen holländischen Handelshäuser verlangen nach immer mehr und immer besseren Schiffen. Auf der Amsterdamer Werft der Ostindischen Kompanie stehen Zimmerleute aus ganz Holland in Lohn und Brot. Auch Arbeitskräfte aus dem Ausland sind willkommen. Da ist zum Beispiel der Russe Peter Michailow, ein Bär von einem Mann. Er ist 2 Meter groß, breitschultrig und muskulös. Doch nicht nur seine ungemeinen körperlichen Kräfte beeindrucken die Konstrukteure, auch legt er großes handwerkliches Geschick an den Tag. Voller Tatkraft eignet er sich schnell neue Fertigkeiten an. Seine Wissbegierde macht auch vor den Konstruktionsplänen der Schiffe nicht Halt, die er bei jeder Gelegenheit studiert. Als Michailow nach nur ein paar Monaten abreist, ahnt niemand, wer in Wahrheit die Werft verlässt. Der Zimmermann Peter Michailow war in Wirklichkeit Peter der Erste, genannt der Große, seines Zeichens Zar von Russland. Peter Alexejewitsch erblickt am 9. Juni 1672 im Moskauer Kreml, dem Herrschersitz der russischen Zaren, das Licht der Welt. Er ist der jüngste Sohn des Zaren Alexei, der in 2. Ehe mit Natalja Naryschkina verheiratet ist. Als Alexei 1676 stirbt, folgt ihm mit Fjodor III. Eines seiner Kinder aus 1. Ehe auf den Thron. Peters Mutter verlässt den Kreml und zieht mit ihren Kindern in das nahe Moskau gelegene Dorf Preobrajenskoje, wo der Zarensohn die meiste Zeit seiner Kindheit verbringen wird. Von der bitteren Rivalität zwischen den Familien der beiden Ehefrauen des verstorbenen Alexei bekommt er zunächst nichts mit. Doch als Zar Fjodor nach nur 6-jähriger Regentschaft in jungen Jahren stirbt, flammt der Machtkampf wieder auf. Auf Betreiben der Naryschkins rufen der Patriarch von Moskau und die mächtigen Kremlfürsten den 10-jährigen Peter zum neuen Herrscher aus. Das aber will die Familie von Alexeis erster Frau auf keinen Fall hinnehmen. Sie können Leibwächter des Zaren, die sogenannten Strelitzen, für einen blutigen Putsch gewinnen. Beim Sturm auf den Kreml ermorden die Strelitzen vor den Augen Peters zahlreiche Mitglieder der Familie seiner Mutter auf bestialische Weise. Seit diesem Augenblick, den er, wie er selbst sagt, zeitlebens nicht vergessen kann, ist Peter der Moskauer Kreml verhasst. In der Herrscherfrage steht am Ende ein fauler Kompromiss. Der schwachsinnige Iwan aus 1. Ehe und der minderjährige Peter werden gemeinsam zu Zaren ausgerufen. Die wahre Macht liegt jedoch in den Händen von Iwans Schwester Sophie, die die Regentschaft übernimmt. Der Zarewitsch Peter erfährt in Preobrajenskoje keine klassische humanistische Erziehung, wie sie den Söhnen anderer europäischer Herrscherhäuser zuteil wird. Er erhält vielmehr eine traditionelle russisch-orthodoxe Erziehung, die sehr viel Wert auf das Studium der Heiligen Schrift legt. Großes Vergnügen bereiten dem heranwachsenden Zaren vor allem seine Kriegsspiele. Angeleitet von echten Offizieren lässt er Spielregimenter, die aus gleichaltrigen Buben, darunter auch Adelssprösslinge, zusammengesetzt sind, exerzieren und ein eigens errichtetes Festungsstädtchen belagern. Auch besitzt er ein Segelboot und entwickelt so früh ein Interesse an der Schifffahrt. Der vielleicht wichtigste Teil von Peters Ausbildung findet jedoch weder an der Klosterschule noch beim Kriegsspiel statt, sondern in der Nemeskaja Sloboda, der deutschen Vorstadt. Die deutsche Vorstadt ist das Ausländerquartier Moskaus. Ende des 17. Jahrhunderts sind dort Techniker, Ärzte und Gelehrte aus ganz Europa, vor allem aber aus Deutschland, versammelt. Wann immer es geht, treibt sich der jugendliche Peter in der deutschen Vorstadt herum. Er lernt dort nicht nur die deutsche und die holländische Sprache, sondern auch handwerkliche Fertigkeiten, wie etwa die eines Zimmermanns, Maurers oder Druckers. Ein holländischer Ingenieur weiht ihn in die Geheimnisse der Mathematik, der Ballistik und des Schiffbaus ein. Viele der Freundschaften, die Peter in der Nemeskaja Sloboda schließt, werden ein Leben lang halten. 1689 arrangiert Peters Mutter die Heirat des 17-Jährigen mit der Adelstochter Eudoxia Lopuchina. Die Eheschließung soll allen zeigen, seht her, der junge Zar ist erwachsen und bereit zu regieren. Seine Halbschwester Sophie wittert Gefahr und unternimmt einen neuen Anlauf, mit Hilfe der Strelitzen die alleinige Macht für sich und ihren Bruder Iwan zu sichern. Doch Peter erfährt rechtzeitig von dem Komplott. Er kann Sophie zur Aufgabe zwingen und verbannt sie in ein entlegenes Kloster. Als 1696 sein schwachsinniger Halbbruder Iwan stirbt, ist Peter endlich Alleinherrscher über Russland. Sein Reich erstreckt sich über zwei Kontinente, von den fruchtbaren Äckern der Ukraine bis in die endlosen Weiten der asiatischen Steppe, von den muslimischen Reichen im Süden bis zum Eismeer der Arktis. Und doch verfügt Russland, außer in Sibirien, über keinen Zugang zum Meer, nicht zur Ostsee, da Schweden einen großen Teil des Baltikums besitzt, und nicht zum Schwarzen Meer, den Weg versperren die Türken. Es ist Peters erklärtes Ziel, dies so schnell wie möglich zu ändern. Ein erster Versuch, die türkische Festung Asow am Schwarzen Meer zu erobern, scheitert. Denn es ist den Türken ein leichtes, die Stadt vom Meer her zu versorgen und der Belagerung zu widerstehen. Peter erkennt das Dilemma und lässt in kürzester Zeit eine kleine Flotte zimmern, um die Stadt vom Meer abzuschneiden. Der Plan gelingt. Nur wenig später, im Juli 1696, fällt Asow in die Hände der Russen. Seine erste militärische Operation, wenn auch von Erfolg gekrönt, führt Peter die Unzulänglichkeiten der russischen Armee vor Augen. Unfähige Offiziere, die ihre Positionen nur ihrer Abstammung verdanken, rückständige Technik, schlechte Organisation. Und was für das Militär gilt, gilt eigentlich für das ganze Land. Für Peter, berstend vor Ehrgeiz und Tatendrang, steht daher fest, wenn Russland künftig eine seiner Größe entsprechende Rolle im Konzert der europäischen Mächte spielen soll, braucht es einen gewaltigen Modernisierungsschub. Der 25 Jahre alte Peter beschließt, sich selbst ein Bild von der Leistungsfähigkeit anderer Staaten zu machen und reist als erster russischer Monarch nach Westeuropa, soweit möglich inkognito. Zu diesem Zwecke mischt er sich unter eine 250 Köpfe starke russische Gesandtschaft, die sich im Jahre 1697 auf den Weg macht, um Deutschland, Holland und England zu besuchen. Das vordergründige Anliegen dieser großen Gesandtschaft ist es, die politische Lage in Westeuropa zu erkunden und Bündnispartner gegen das Osmanische Reich zu gewinnen. Mindestens ebenso sehr interessiert sich der Zar jedoch für ein modernes Militärwesen und fortschrittliche Techniken. In Königsberg nimmt er Unterricht im Artilleriewesen, in Amsterdam arbeitet er auf besagter Werft und in England lernt er die Herstellung von Artilleriegeschossen kennen. Im Sommer 1698 muss Peter der Große seine Reise abrupt abbrechen. Zu Hause in Russland versuchen die Strelitzen, einen allgemeinen Aufstand anzuheizen. Peter bekommt mit seinen loyal zu ihm stehenden Truppen die Lage schnell in den Griff und geht mit unerbittlicher Härte gegen die aufmüpfigen Strelitzen vor. Es heißt, er habe sich sogar eigenhändig an Folterungen und Hinrichtungen beteiligt. Danach löst er diese mit Vorrechten ausgestatteten Regimenter auf. War die große Gesandtschaft in Europa erfolglos, was das Schmieden eines Bündnisses gegen die Türken angeht, so hat die Reise vor allem die Überzeugung Peter des Großen gestärkt, dass eine radikale Umgestaltung Russlands nach westlichem Vorbild unumgänglich ist. Von nun an sagt er althergebrachten russischen Traditionen und Institutionen rücksichtslos den Kampf an. Ein erstes Opfer hat er schon ausgemacht, die prächtigen Bärte der Würdenträger. Auch trennt sich Peter nach der Rückkehr von seiner Europareise von seiner dem russischen Hochadel entstammenden ersten Frau. Erst 14 Jahre später, 1712, wird er ein zweites Mal heiraten, diesmal eine ehemalige litauische Bauernmagd, Marta Skavronskaja. Die unstandesgemäße Heirat wird von Europas Herrscherhäusern als Skandal empfunden. Marta ist zu diesem Zeitpunkt bereits seit 10 Jahren Peters Geliebte. Sie wird ihm 12 Kinder schenken, von denen jedoch nur Mädchen das Erwachsenenalter erreichen. Außenpolitisch verlegt sich Peter der Große darauf, sich Zugang zur Ostsee zu verschaffen. Das geht nur auf Kosten der Schweden, die weite Teile der Ostseeküste beherrschen. Es gelingt ihm, in August dem Starken, dem Kurfürst von Sachsen, der zudem gerade zum polnischen König gewählt worden ist, einen Mitstreiter zu gewinnen. Mit August verbindet Peter bald neben politischem Kalkül eine tiefe Männerfreundschaft. Beide sind ehrgeizig und trinkfest, strotzen vor Körperkraft und Tatendrang. Als sich auch noch der dänische König dem Vorhaben anschließt, wähnen sich Peter und August stark genug, die schwedische Vormachtstellung im Ostseeraum anzugreifen. Im Jahr 1700 beginnt mit dem Einfall sächsischer Truppen in Livland, dem heutigen Lettland, der große nordische Krieg. Doch die schwedischen Truppen sind hervorragend ausgebildet. Ihre Flotte ist die mächtigste der ganzen Ostsee. Der Reihe nach werden Peter und seine Bundesgenossen von den Schweden schwer geschlagen. Die russischen Bataillone, obwohl zahlenmäßig weit überlegen, erleiden nahe der estländischen Stadt Narva eine empfindliche Niederlage. Als sich die Schweden dann allerdings den sächsisch-polnischen Truppen zuwenden, erhält Peter die dringend benötigte Zeit, seine Armee mit frischen Kräften wieder aufzubauen. Und bald stellen sich auch erste Erfolge ein. Russische Truppen stoßen bis an die Ostsee vor und kontrollieren in kurzer Zeit den gesamten Lauf des Flusses Neva. Die Schweden werden zwar erst 1709 bei Poltawa entscheidend geschlagen und der große nordische Krieg endet offiziell gar erst 1721, doch Peter der Große hat bereits im Jahr 1703 erreicht, was er so sehr begehrte. Russland steht der Weg zur Ostsee offen. Unverzüglich will Peter seinen Machtgewinn in Stein gemeißelt sehen. Hier werde ich eine Stadt bauen, ruft er inmitten der sumpfigen Wildnis des Neva-Deltas aus. Nicht irgendeine Stadt, nein, eine prächtige Hafen- und Residenzstadt soll hier an der Ostsee entstehen. Ein Bollwerk gegen feindliche Attacken, ein Hort des Fortschritts, als Gegenpol zum reformfeindlichen Moskau. Ihr Name soll St. Petersburg lauten. Innerhalb weniger Jahre wird die auf dem Reißbrett geplante Stadt aus dem Boden gestampft. Vorbild ist das von Kanälen durchzogene Amsterdam. Peter untersagt die Erstellung von Steingebäuden im übrigen Russland, damit nur ja jeder verfügbare Steinmetz sein Tagwerk in St. Petersburg verrichten kann. Dort sind die Bedingungen mühselig, die Opfer gewaltig. Zehntausende der zumeist zwangsverpflichteten Arbeiter werden dahingerafft. Von Sumpffieber und anderen Krankheiten. Noch heute sagen die Menschen, St. Petersburg sei auf Schlamm und Menschenknochen erbaut. Und doch entsteht eine prächtige, eine moderne Metropole mit einer beleuchteten Innenstadt, weitläufigen Grünanlagen und repräsentativen Bauwerken. Als der russische Adel dennoch nicht von Moskau nach St. Petersburg ziehen will, greift Peter zum bewährten Mittel. Er ordnet es einfach per Dekret an. Unser Volk ist unwissend und Kindern vergleichbar, die das Alphabet nicht lernen wollen, solange sie vom Meister nicht gezwungen werden. Und der Zwang erfüllt sie zuerst mit Verdruss, aber wenn sie gelernt haben, so danken sie nachher doch, führt Peter der Große als Begründung für seine kompromisslose Vorgehensweise an. Der Krieg gegen die Schweden, der Aufbau der russischen Marine, der Bau von St. Petersburg, all diese Projekte verschlingen Unsummen von Geld. Peter weiß, dass er die Steuereinnahmen erhöhen muss und dass er hierfür eine gut funktionierende Verwaltung braucht. Zunächst einmal füllt er die Staatskasse auf Kosten der unteren Bevölkerungsschichten auf. Bislang freie Bauern werden mit einer Kopfsteuer belegt, die die adeligen Großgrundbesitzer für sie zu begleichen haben. Die Folgen sind verheerend. Große Teile der russischen Landbevölkerung driften in die Leibeigenschaft ab. Ein gewaltiger Hemmschuh für die weitere Entwicklung Russlands in den kommenden Jahrhunderten. Um den russischen Staat zu reformieren, schafft Peter der Große die starren, auf Herkunft fußenden Hierarchien der Oberschicht ab. An ihre Stelle tritt eine 14-stufige Dienstrangtabelle. Jeder Spross eines Adeligen oder Grundbesitzers startet nach seiner Ausbildung auf der untersten Rangstufe und kann sich durch persönliche Leistungen nach oben arbeiten. Weitere grundlegende Reformen sind die Einteilung Russlands in Gouvernements, die Gründung von Fachministerien nach schwedischem Vorbild sowie die Einrichtung des Senats als oberste Aufsichts- und Justizbehörde. Die Liste der von Peter angestoßenen Neuerungen ließe sich noch beliebig fortsetzen. Julianischer Kalender, reformierte Schrift, Gründung von Fachschulen und. Als seinen Nachfolger hat Peter der Große eigentlich Alexei, seinen einzigen Sohn, auserkoren. Doch dieser wächst bei Peters erster Ehefrau auf, in einem Umfeld, das den von seinem Vater eingeführten Neuerungen ablehnend gegenübersteht. So ist Alexei in vielerlei Hinsicht das Gegenteil seines Vaters, tiefgläubig und ganz dem alten Russland zugetan. Als Peter Anzeichen dafür zu erkennen glaubt, dass sein eigener Sohn eine Verschwörung gegen ihn plant, lässt er ihn zu 40 Schlägen verurteilen. Der nicht mit der starken Physis seines Vaters gesegnete Alexei bezahlt diese Tortur mit dem Leben. Peter steht nun ohne männlichen Erben da. Er erlässt kurzerhand ein Gesetz, wonach der Zar künftig über seinen Nachfolger nach Gutdünken entscheiden kann. »Lieber ein würdiger Fremder als ein unwürdiger Eigener«, kommentiert er seinen Entschluss. Am 28. Januar 1725 stirbt Peter der Große unerwartet an einer Harnwegsentzündung. Er ist zu diesem Zeitpunkt 52 Jahre alt. Seine Nachfolge tritt seine zweite Frau, Martha Skavronskaja, als Zarin Katharina die Erste an. Alexander Danilowitsch Menschikow, der engste Vertraute und Günstling Peter des Großen und einstiger Geliebter von Martha, hatte ihr zur Macht verholfen. Politische Stabilität wird nach Russland erst eine Generation später mit der Regierungsübernahme durch Katharina die Zweite, Katharina die Große, zurückkehren. Peters Reformeifer ist stets vor dem leidenschaftlich verfolgten Ziel zu sehen, Russland materiell und geistig mit Hilfe des in Westeuropa entdeckten Rüstzeugs zu stärken. Überlegte Planung und langfristige Umsetzung waren dem ungeduldigen, auf den sofortigen Erfolg fixierten Peter fremd. Viele seiner Neuerungen sind daher Stückwerk geblieben. Und so liegen Kritik und Bewunderung bei der Würdigung seiner Lebensleistung nahe beieinander. Während die einen beklagen, dass er russische Traditionen und Werte bedenkenlos auf dem Altar des Fortschritts geopfert und unzählige Menschenleben zur Verwirklichung seiner Vorhaben vernichtet habe, loben andere seine Reformen, die Russland aus jahrhundertelanger Lethargie reißen, und seine Fähigkeit, eine schlagkräftige Armee und eine russische Marine zu gründen. Unbestreitbar ist,